Die Weltpost von Balladen von Karl Spitteler, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die Weltpost. Auf einem Berg ein Posthaus steht, das keinem anderen gleicht, das nie ein Wanderer hat geschaut und nie ein Brief erreicht. Die Riesenseele gähnen leer, kein Wort, kein Ruf erschallt. Statt Menschengeist und Menschenhand wirkt eiserne Gewalt. Von selber läuft das Redewerk und eilt der Pendeltakt. An allen Enden schafft es leis, prickelt und pocht und knackt. Beständig summt der Telegraph und saust Depeschenflug. Im Hofe vor dem Fenster fährt ein Doppelschienenzug. Die einen Wagen fahren her, die andern fahren hin. Viel tausend Seelen sitzen stumm und totenbleich dadin. Nur einmal, wenn auf Mitternacht der Wanduhrzeiger steht, juckt durch die Wand ein Glockenspiel, ein Hahn springt vor und kräht. Die heiligen Apostel zwölf marschieren langsam auf. Ein Herold hebt den Botenstab und eine Tür geht auf. Jetzt öffnet er den Stentormund und stampft mit Stab und Fuß. Erhebet euch, der Meister kommt, entbietet ihm den Gruß. Da braust ein Aufruhr durch das Haus und hastge Stimmenhall. Urplötzlich stockt das Redewerk und die Maschinen all. Im Hofe stimmt den Eisenfuß die Doppelschienenbahn. Alles pausiert erwartungsvoll und hält den Atem an. Durch schwarzes Schweigen tönet laut elf Glockenschläge nur. Doch wenn den zwölften Glockenschlag geht an die Wanderuhr, dann kischet's in der Gegenwand und lacht wie Teufelshohn. Ein Klingelruf, ein Jurisschrei schrillt aus dem Telefon. Den Meister heischet ihr umsonst, der Meister der ist krank. Der Herold senkt den Botenstab und knarrend in den Schrank. Verschwindet Hahn und Glockenspiel, die Wand verschlingt das Tor. Der Seelenzug hebt wieder an die Fahrt. Und wie zuvor geht bei geschäftigem Redetakt und Telegraphensang die wundersame Weltenpost den geistenhaften Gang. Ende von Die Weltpost. Aufgenommen von Algie Pug.